Berlin, ist ohne Berliner. Und ein Wien, ist ohne Wiener. Ein Paris, ist ohne Pariser. Und Paris wird dadurch mieser. Dein Berlin ist nur Staffage. Und dein München ne Blamage. Schau nach Hamburg, genau dasselbe. Wie in Dresden, die liegen an der Elbe. Frankfurt, das liegt zwar am Main. Doch das interessiert kein Schwein. Gemacht, nämlich doch mit aller Macht. Dein Berlin ist Monokultur, nur Geschäft rund um die Uhr. Deine Stadt ist Langeweile, aufgeregt und stets in Eile. Deine Stadt ist nur Fassade, ist nur Speck. Die Made. Dein Berlin, das scheint flexibel. Deine Stadt scheißt auf die Bibel. Das erscheint manch einem Barsch. Doch man leckt sich gern am Arsch. Dein Berlin meint es nicht. Doch es nimmt sich nur so wichtig. Dein Berlin hat ADS. Dein Berlin ist lahm, nicht Kess. Deine Stadt trägt so viel Schminke. Deine Stadt macht Winke, Winke. In der Stadt gibt's noch Berliner. Nieten rauf, die siehst du nie wieder. Dein Berlin, kein Sexappeal, deutlich weniger als in Kiel. Dein Berlin heißt Eigentum und es gibt noch viel zu tun. Deine Stadt ist nur Fassade, ist nur Speck. Sich bunt, deine Stadt macht unter sich, deine Stadt lässt dich im Stich, dein Berlin ist ohne Berliner und dein Wien ist ohne Wiener, dein Paris ist ohne Pariser und du machst es dadurch mieser. Du bist nur ein Psychopath, Hirne weich und Schale hart. Alles tanzt nach deiner Pfeife, doch dir fehlt die nötige Reife. Ob in Guben oder Meißen, Leute sollten auf dich scheißen. Menschen sollten nicht durchschauen, ob in Dortmund oder Plauen. Deine Stadt ist nur Fassade, ist nur Speck.